Wenn das Polarlicht in kalten Flammen über ihnen stand oder die Sterne in der frostigen Luft tanzten und die Erde fühllos und erstarrt unter ihrem Leichentuch aus Schnee lag, dann hätte dieses Lied der Huskies und Wölfe wohl ein Trotzgesang des Lebens sein können. Doch war die Tonart in Moll und langgezogene Klagen und abbrechende Schluchzer ließen es eher wie eine flehentliche Bitte des Lebens erscheinen, mit der sich die Mühsal des Daseins Gehör verschaffte. Es war ein altes Lied, so alt wie die Rasse selbst. Eines der ersten Lieder in einer noch jungen Welt, in einer Zeit, als alle Lieder schwermütig waren. Jack London, der Verfasser von Ruf der Wildnis, Der Seewolf oder Lockruf des Goldes. Im Frühjahr 1897 bricht London zu einer Reise in den hohen Norden auf. Zu einer Reise, die sein Leben verändern sollte. Auf dem Weg zum Klondike River. Jack London und der Goldrausch vor 100 Jahren. Feature von Gerald Lehner. Wenn ein Mensch in ein fernes Land reist, muss er bereit sein, viele Dinge, die er gelernt hat, zu vergessen und sich andere zur Gewohnheit zu machen. Der Mensch, der sich nicht in den neuen Bahnen findet, tut gut daran, in seine Heimat zurückzukehren. Wenn er zu lange zaudert, ist es ein Tod. Seit seinem 15. Lebensjahr ist Jack London auf Achse im ungezügelten Westen der USA. 1876, als Sohn eines Astrologen und einer Spiritistin in San Francisco geboren, lebt er von Kindheit an auf der Straße. Er ist Zeitungsboy, Arbeiter in einer Konservenfabrik, stiehlt Austern und heuert als Matrose auf dem dreimastigen Robbenschoner Sophie Sutherland, der nach Japan segelt, an. Als Landstreicher lernt er das Elend auf der Straße kennen. Als militanter Sozialist nimmt er 1894 am legendären Hungermarsch auf die amerikanische Hauptstadt teil. Doch 1897 kommt der große Umschwung. Und es beginnt eine Geschichte, an deren Ende Jack London den Sprung vom Proletarier und Herumstreuner zum höchst dotierten Autor seiner Epoche geschafft haben wird. Ein amerikanisches Märchen. San Francisco, 25. Juli 1897. Fantastische Goldfunde am Klondike River. Some of the headlines read, everyone's a millionaire in the Klondike. In den Schlagzeilen hieß es, am Klondike ist jeder ein Millionär. Die Nuggets liegen sozusagen auf der Straße, man brauche sie nur noch einzusammeln. Dawn Mitchell, Historikerin. Diese Meldungen sorgten für große Aufregung in einer Zeit der Wirtschaftskrise, als auf der ganzen Welt Menschen arbeitslos wurden. Als Jack London von diesen Funden hörte, war für ihn klar, da musste er hin. Sein eigener Sklave zu sein, das war für eine gesunde Natur selbstverständlich. Aber ehe er der Sklave eines anderen wurde, war er zu blutiger Rebellion bereit. Wenn die vom Kapitalismus verursachte Verelendung das Beste ist, was die Zivilisation zu bieten hat, dann gebt uns die nackte Barbarei. Besser ein Geschöpf der Wildnis und der Wüste, der Höhle und des Siedlungsplatzes sein, als eine Kreatur der Maschinen und des Abgrunds. Jack London, gerade 21 Jahre alt, ist nicht nur Mitglied der Socialist Labour Party, er hat auch Darwin gelesen und ist fasziniert vom Prinzip der Auslese in der freien Natur. Wie viele andere seiner Zeit versucht London, Darwins Thesen von der Natur auf die Gesellschaft zu übertragen. Ich habe früh herausgefunden, dass ich zwei unterschiedliche Naturen besaß. Diese Tatsache sollte mir große Schwierigkeiten bereiten, aber es gelang mir, beide Seiten meines Wesens auszubalancieren. Für das vollkommene Vieh und den vollkommenen Heiligen habe ich wenig übrig. Musik. San Francisco, 1897. Jack London ist unter den Ersten, die dem Lockruf des Goldes folgen. Im Hafen sammeln sich Glücksritter aus aller Welt, um in den Norden aufzubrechen. Ein großes Problem ist die Beschaffung der passenden Ausrüstung. Er hatte kein Geld, so pumpte er seine Familie an. Der Ehemann seiner Stiefschwester, Cap Shepherd, sagte, er wolle nun auch zum Klondike aufbrechen. Jacks Stiefschwester brachte dann die Familie dazu, den beiden die nötige Ausrüstung zu kaufen, um nach Norden zu kommen. Essen, Ausrüstung und Bekleidung. Männer, die in arktischer Finsternis herumtappten, waren auf ein gelbes Metall gestoßen. Und weil Dampfschifffahrt und andere Transportgesellschaften dem Fund gehörige Resonanz verschafften, strömten Männer zu Tausenden in das Nordland. Diese Männer brauchten Hunde, und zwar große Hunde mit starken Muskeln, die für harte Arbeit taugten, und mit dichten Pelzen, die sie gegen die Kälte schützten. Russische Pelzjäger und Fischer waren die ersten Weißen, die das Küstenland zwischen British Columbia und den Küstengebirgen von Alaska erkundeten. Sie kamen aus Ostsibirien, jenseits der nahen Beringstraße. Alaska gehörte 200 Jahre zum russischen Weltreich, ehe es 1867 an die USA verkauft wurde. Die Reise, die Jack London mit tausenden anderen Goldsuchern auf klebrigen, übervollen Dampfern angetreten hat, führt über 1500 Kilometer an der Küste entlang, vorbei an tausenden großen und kleinen Inseln, namenlosen Bergen, riesigen Gletscherfeldern und undurchdringlichen Nadelwäldern. In dem Land am Ende des Regenbogens trafen einst der britische und russische Herrschaftsanspruch aufeinander. Und dann hatten die Yankees das weite Land unter Kontrolle gebracht und den Russen billig abgekauft. Die Eingeborenen unterwarfen sich noch der Herrschaft ihrer Häuptlinge und Medizinmänner, trieben böse Geister aus, verbrannten ihre Hexen, bekämpften ihre Nachbarn und verzehrten ihre Feinde mit einem Genuss, der ihren Bäuchen Ehre machte. Aber jetzt ging die Steinzeit zu Ende. Schon kamen auf unbekannten Pfaden, durch nie erforschte Wildnis, die Vorboten des Stahls zu ihnen. Hellhäutige, blauäugige, unbeugsame Männer, die den unruhigen Geist ihrer Rasse verkörperten. Die Priester hielten flammende Reden gegen sie, die Häuptlinge riefen ihre Krieger, und Stein und Stahl trafen im Kampf aufeinander. Doch vergeblich. Wie Wasser, das aus einem mächtigen Reservoir sickert, rieselte es durch dunkle Wälder und die Bergpässe herunter. An der gesamten Küste Alaskas waren sie immer nur auf feindlich gesinnte Wilde gestoßen. Jeder Ankerplatz unter aufragenden Inseln oder düsteren Klippen des Festlandes hatte den Kampf mit ihnen oder mit den Stürmen bedeutet. Entweder drohte die Vernichtung durch den Sturm, oder eine Armada von Kanus hielt auf sie zu, von denen das Geheul der Eingeborenen in Kriegsbemalung tönte, die blutige Bekanntschaft mit den Wirkungen des Schießpulvers machten, das die vagabundierenden Seefahrer gegen sie einsetzten. Zur Zeit von Jack London befinden sich die wehrhaften Ureinwohner des Nordens in der Defensive. Sie sind nur noch geschützt durch das unwegsame Bergland und die dichten Wälder. Die Pelzjäger des russischen Zaren sind längst verschwunden. Nächstes Ziel der Reise, Juneau, die heutige Hauptstadt Alaskas. Sie liegt im südöstlichen Streifen jenes Territoriums, das am Pazifik weit in den Süden herabzieht und dem kälteren Inland von Kanada die Küste wegnimmt. Für den letzten Teil der Strecke wurden Indianer angeheuert. Sie paddelten mit großen Kanus von Juneau nach Dai. Dai war dann Ausgangspunkt des gefürchteten Weges über den Chilkoot. Der Chilkoot Trail ist ein Bergpfad. Er beginnt hinter Dai und Skagway, den letzten Hafensiedlungen am Pazifik. Sie liegen an einem mächtigen Fjord. Dahinter wartet das mächtige Küstengebirge. Es ist die Staatsgrenze zwischen Alaska und Kanada. Der Chilkoot Trail führt hier auf den höchsten Punkt der begehbaren Route, den Chilkoot Pass in 2400 Metern Seehöhe. Von hier geht die Route der Goldsucher noch immer 1000 Kilometer bis zum Klondike River, nach Norden bis Dawson City, wo die Goldfelder locken. Einige Kapitel in Jack Londons Buch The Call of the Wild, Lockruf der Wildnis, spielen hier. Es ist die Story von Buck, dem kalifornischen Haushund, der zur Zeit des Goldrausches gestohlen, in den Norden verkauft und zum Schlittenhund abgerichtet wird. Bucks erste Nacht auf dem Strand von Dahi war ein Albtraum. Sie brachte mit jeder Stunde neue Schrecken. Er war urplötzlich aus dem Herzen der Zivilisation mitten in eine barbarische Welt hineinkatapultiert worden. Das war nun nicht mehr das träge Leben unter dem sonnigen Himmel. Hier gab es keinen Frieden, keine Ruhe, keinen Augenblick der Sicherheit. Man musste auf der Hut sein. Es waren Wilde, bei Mensch und Tier, ausnahmslos. Und sie kannten kein Gesetz, außer den Knüppel und die Reißzähne. When they debarked, their city shoes, their clothing was not adequate to the intense rain. Winona Englund, Stadthistorikerin aus Juneau, Alaska. San Francisco doesn't rain the way that. Als die Weißen an Land gingen, trugen viele noch die Schuhe aus der Stadt. Aber in Dahi regnet es extrem viel. Truly, their outfits were wool and heavy, and their boots were oiled. And die Neuankömmlinge erkannten erst nach und nach, dass man Schuhe und Stiefel mit Öl imprägnieren musste. Und die Kleidung aus Wolle musste in Schichten getragen werden, damit sie wasserdichter war. Damit konnten sie über die steilen und schneebedeckten Bergpässe gehen. So when they debarked in Skagway, which is the very end of a northern passage, they still had miles and miles to go over the Chilkoot Trail, the Dahi Pass, to make it to where they thought the richest gold fields were. Es standen große Strapazen bevor. Alles musste zu Fuß bewältigt werden, nur mit Hilfe von Maultieren. Sie dachten, die Maultiere wären hier hilfreich. Diese hatten sich nämlich beim früheren Goldrausch im warmen Kalifornien bewährt. Hier in Alaska funktionierte das alles nicht, denn die Maultiere und Pferde sanken im Morast ein. Tragtiere starben massenweise entlang dieser steilen Wege. Sie rutschten aus und stürzten samt ihrer Lasten ab. Ab und an drangen von Seiten des Trampelpfades widerwärtige Gerüche zu ihm, die ihn an die Maultiere erinnerten, die zu den Opfern des Goldrausches gehörten. Es ließ ihn gleichgültig, er war zu schläfrig. Eine Wahnvorstellung ergriff von ihm Besitz. Er glaubte, wie ein Tiefseetaucher, Bleigewichte an den Füßen zu tragen, und nur mit Mühe widerstand er der Versuchung, nach unten zu greifen und das Blei zu betasten. Auf der Passhöhe erwarteten ihn heulender Wind und dichtes Schneegestöber. Doch das Glück war ihm hold, denn er stieß auf ein kleines, verlassenes Zelt, in dem er Schutz suchte. Er fand ein paar alte Bratkartoffeln und ein halbes Dutzend rohe Eier, die er gierig verschlang. Now the Chilkoot was quite a tough trail. Jack's brother-in-law, Cap Shepherd, suffered a mild heart attack and then he had to go back home to California. Es war ein hartes Stück Arbeit über den Chilkoot. Der Schwager von Jack London erlitt einen leichten Herzanfall, dass er aufgeben musste und nach Kalifornien zurückkehrte. Deshalb musste sich Jack neue Partner suchen. Hier haben wir ein altes Foto davon. Es wurde erst in den späten 70er Jahren von Dick North entdeckt, dem Gründer des Jack London Museums. Man sieht eine Gruppe von Männern. Es sind Jack London und seine drei neuen Partner bei einem Lager am Chilkoot Trail. Er war nicht sehr groß, aber ein kräftiger junger Mann. Das kam von der harten körperlichen Arbeit, die er schon als Kind verrichten musste. Auf der anderen Seite des Chilkoot Passes stolperte er hilflos hinab, wobei er oft erst im letzten Augenblick am Rand jäh abstürzender Felswände Halt machte und vor Abgründen zurückschreckte, die er nicht einmal ausloten konnte. Nach einiger Zeit bewölkte sich der Himmel wieder und ohne das Licht der Sterne glitt er an einer Stelle aus und rutschte sich überschlagend fast 100 Fuß einen Abhang hinunter. Übersät mit blauen Flecken und Schürfwunden fand er sich auf dem Grund einer großen flachen Mulde wieder, Von überall her kam der Gestank verwesender Kadaver von Maultieren und Pferden. Die Treiber entledigten sich ihrer zusammengebrochenen und sterbenden Tiere, gewöhnlich an dieser Stelle. Der Gestank übermannte ihn. Es war ihm sterbensübel und wie im Albtraum kletterte er wieder nach oben. One of the reasons that the Chilkoot Trail was so difficult was that the Northwest Mounted Police required each traveler bring one ton of supplies with them. Einer der Gründe, warum der Chilkoot Trail so schwierig war, waren die Vorschriften der kanadischen Polizei. Die Mounties oben auf dem Pass kontrollierten, ob jeder Goldsucher eine Tonne Ausrüstung und Lebensmittel hatte. Den Winter zuvor war in Dawson City eine Hungersnot ausgebrochen. Daher verlangte die Polizei, jeder sollte in der Lage sein, für sich selbst zu sorgen. Für den Transport von einer Tonne Ausrüstung musste man mit aufgeteilten Lasten von jeweils 30 Kilogramm viele Male auf die Passhöhe marschieren. Allein den letzten Steilhang mit allem Hab und Gut zu bewältigen, dauerte 4 Tage. Der Weg über das Küstengebirge ist insgesamt 30 Meilen lang. Jack London und seine Partner brauchten dafür einen Monat. Viele andere kehrten hier um. Yep. Ja, sie waren wirklich radikal. Man musste starrsinnig sein, um das durchzustehen. Viele verloren ihr Leben, aber das war auch die Herausforderung. Es war nicht viel anders als heute. Man will eine extreme Situation auskosten, um sich selber zu spüren, dass man lebt und um das Adrenalin durch den Körper zu jagen. Der Sozialist London bleibt vom rassistischen Denken nicht verschont. Wie viele Zeitgenossen glaubt er euphorisch an eine Überlegenheit der Weißen. In dem Roman Lockruf des Goldes taucht ein Indianer auf, der mit dem weißen Helden auf einem Hundeschlitten unterwegs ist. Kein Wunder, dass die weiße Rasse siegt, dachte er, wenn sie solche Männer hervorbrachte. Was vermochte sein kleines Volk gegen eine so zähe, ausdauernde Rasse wie die Weißen? Selbst die Indianer reisten nicht bei solcher Kälte. Und sie besaßen doch die Weisheit von 1000 Generationen. Und dieser Daylight, der Mann aus dem weichlichen Süden, er war härter als sie. Er verlachte ihre Angst und reiste 10 und 12 Stunden an den kältesten Tagen. Jack London went to university for a few months. Jack London studierte wenige Monate an der Universität von Berkeley, bevor er zum Klondike aufbrach. Solche Theorien des Rassismus waren populär in der amerikanischen Gesellschaft. Bei einem seiner Professoren, der das unterrichtete, hatte er sie vermutlich gehört. Die Weißen kommen wie der Hauch des Todes. Alles, was sie bringen, führt zum Tod. Sie atmen den Tod, aber sie sterben nicht. Sie haben Whisky, Tabak, die kurzhaarigen Hunde. Sie haben viele Krankheiten, die Pocken und Masern, den Husten und das Blutspucken. Sie haben die weiße Haut und keine Widerstandskraft gegen Frost und Sturm. Die Weißen werden fett und gedeihen trotz ihrer zahllosen Übel. Ihre schwere Hand lastet auf dem ganzen Land. Und sie treten unsere Völker mit Füßen. Vielleicht sind die Weißen Götter, vielleicht Teufel. Ich weiß es nicht. Auf der kanadischen Seite des Chilkoot-Passes warten Seen auf die Reisenden. Der Yukon River entspringt dort. Zu den Goldfeldern im Norden sind es immer noch ungefähr 700 Kilometer. Der Fluss ist die einzige Orientierungshilfe der Abenteurer. Am Oberlauf des Yukon lauern Stromschnellen. Der Ort wird White Horse genannt, weil der Fluss eine Gischt erzeugt, die an die Mähne weißer Pferde erinnert. But they made it over the Chilkoot and they made it down the Yukon River. They had to build their own flat-bottom scows. Nachdem sie es über den Chilkoot geschafft hatten, mussten sie sich ein flaches Boot selbst bauen, als Gefährt für den Yukon. Jack London kam nun seine frühere Erfahrung als Matrose zugute. Er half seinen Partnern, den Fluss bis zu den Goldfeldern sicher zu befahren. Andere ertranken in den gefährlichen Stromschnellen am Oberlauf. Diese Etappe bis Dawson City war nochmals 500 Meilen lang. Am Beginn liegen große Seen. Hier ist es oft sehr stürmisch. Dank Jack London kamen sie schnell voran. Ende August zieht der Herbst ins Land. Von einem Tag auf den anderen färben die Bäume um. Ende September steht der Winter vor der Tür. And they ended up stopping at the mouth of the Stuart River. Sie beendeten ihre Reise bei der Mündung des Stuart River, etwa 80 Meilen vor Dawson City. Sie hatten gehört, dass dort auf den Goldfeldern kein Platz mehr frei sei zum Schürfen. Und außerdem fror der Yukon River bereits zu. Die Eisdecke wurde schnell dicker. So schlugen sie hier für den Winter 1897-98 ihr Lager auf. Sie errichten eine winterfeste Hütte, fällen Bäume für Bauholz und Brennmaterial. Warum nicht hier nach Gold suchen? Am Klondike nahe Dawson City sind die Claims ohne dies bereits vergeben. Schließlich wird verbreitet, dass hier überall Gold zu finden sei. Erst vor knapp 30 Jahren konnte die Hütte von Jack London wiedergefunden und eindeutig identifiziert werden. Wir wissen nicht genau, wie lange Jack London in dieser Hütte lebte. Was wir nachweisen können, er hinterließ eine Inschrift auf der Rückseite. Das ist aus historischer Sicht bei dieser Hütte sehr wichtig. Jack und seine Partner waren diesen ganzen Winter beim Stuart River und Henderson Creek. Und unsere Winter dauern 8 Monate. Sie kamen im November nur einmal kurz nach Dawson City. Dort ließen sie ihre Claims für die Goldsuche amtlich registrieren. Jack London bekam den Goldclaim Nummer 54 zugeteilt, am Henderson Creek auf der linken Seite. Das Jack London Museum in Dawson City verfügt über Originaldokumente und Kopien aus dem staatlichen Archiv Kanadas. So this is a copy of his gold mining claim application. Hier ist eine Kopie von seinem Formular, mit dem er die Goldsuche beantragte. And although he staked a claim, unfortunately he did not make his fortune in gold. Er begann mit der Arbeit und hatte kein Glück. Wir haben auch die Kopie eines Briefes, den er an einen Freund schrieb. Das war nach seinem Abenteuer am Klondike. In dem Brief beschreibt er, wie seine Zähne ihm noch immer Sorgen machten und dass ihm 3-mal falsche Zähne eingesetzt werden mussten. Durch fürchterlichen Skorbut waren ihm im Frühling 1898 viele Zähne ausgefallen. Er war so krank, dass er fast starb. Skorbut war eine weit verbreitete Krankheit während des Goldrausches, durch den Mangel an Vitamin C in der Nahrung. Die Angst des Nordens, die seelische Belastung und die verheerenden Folgen der Krankheit führten dazu, dass sie jede Ähnlichkeit mit Menschen verloren und aussahen wie wilde, gehetzte und verzweifelte Tiere. Wangen und Nasen waren infolge der Erfrierungen schwarz geworden. Die abgestorbenen Zehen fielen am ersten und zweiten Glied ab. Jede Bewegung verursachte Schmerzen. Und der Ofen war unersättlich und forderte von ihrem siechen Körper einen qualvollen Tribut. Sie schleppten sich in den Wald, um auf Knien Holz zu schlagen. Zunächst mussten riesige Holzfeuer entfacht werden, um den beinhart gefrorenen Boden aufzutauen. Bei den anschließenden Grabungen fördern sie alles Mögliche zutage, bloß kein Gold. Bald macht sich Enttäuschung breit. Sie achteten nicht mehr auf ihr Äußeres und auf Grundregeln des Anstands. Die Hütte verwandelte sich in einen Schweinestall und kein einziges Mal wurden die Betten gemacht oder die Unterlage aus Kiefernzweigen erneuert. Allerdings konnten sie nie so lange unter der Decke bleiben, wie sie es sich gewünscht hätten, denn der Frost war unerbittlich und das Feuer verbrauchte viel Holz. Kopf- und Barthaare wurden lang und struppig und ihre Kleidung hätte einen Lumpensammler angeekelt. Auf der Suche nach Reisig krochen sie einmal, nichtsahnend, von entgegengesetzten Seiten in dichtes Unterholz. Plötzlich, ohne Vorwarnung, starrten sich 2 Totenköpfe an. Ihre Leiden hatten sie so entstellt, dass eine Identifizierung ausgeschlossen war. Kreischend vor Angst sprangen sie auf und jagten auf ihren verstümmelten Gliedmaßen davon. Auf verschiedenen Wegen liefen sie zurück zur Hütte, erkannten kurz ihren Wahnsinn und fielen einander in die Arme. Es kam eine Zeit, in der sie immer seltener bei Verstand waren. 1964 fuhr ich aus Abenteuerlust im Kanu den ganzen Yukon hinunter. Ich dachte damals immer darüber nach, irgendwo musste es doch diese Hütte geben, wo Jack London einst gelebt hatte. Dick North, Historiker und Autor, Gründer des Jack London Museums in Dawson City. And as a result, I'd heard that the Burian family lived at Stewart Island. Dann hörte ich, auf Stewart Island lebt eine Familie namens Burian, die ich besuchen solle. Die Frau dort sagte mir, dass ihr zwei Trapper von einer solchen Hütte erzählt hätten. I think there is a cabin which two trappers found in 1936. Ich mietete ein Schlittenhundegespann, um diese Hütte zu suchen, wo der Henderson Creek in den Yukon mündet. 100 Meilen stromaufwärts von Dawson City fand ich dann die Hütte. Dick North sucht nach der Inschrift Londons, die, laut Legende, auf der Rückseite des Hauses eingraviert sein soll. Doch sie fehlt. Stattdessen ist deutlich erkennbar, dass an der fraglichen Stelle ein Stück Holz herausgehackt worden war. Eine mühevolle Suche beginnt. Das Holz mit der Inschrift wäre ein wichtiges Beweisstück, dass es sich wirklich um Jack Londons Hütte handelt. In 1943, one of the trappers, Jack McKenzie, was the last man that drives a mail by dog team in the upper Yukon. 1943 war Jack McKenzie der Letzte, der mit dem Hundegespann die Post von Dawson City an den Oberlauf des Yukon brachte. Er kam mit seinen Hunden bei dieser Hütte vorbei und dachte sich, jammerschade, wenn die Hütte bei einem Buschbrand im Sommer niederbrennen würde. Also schlug er mit der Axt das Stück Holz mit der Inschrift heraus. Jack London, Goldsucher und Schriftsteller, 27. Januar 1898. Erst in den 70er Jahren gelingt es dem Historiker North, den ehemaligen Postboten Jack McKenzie aufzuspüren. Der hat es tatsächlich noch. North kupfert es ihm ab und bringt es ins Jack London Museum nach Dawson City. Vergleiche mit Originalunterschriften auf Dokumenten ergeben zweifelsfrei, der Schriftzug ist echt und die Jack London Forschung ist glücklich. Lassen Sie mich die Verbindung zu Österreich beschreiben. Rudy's father was from Austria and he came over here. He was in World War I. Der Vater von Rudi Burian stammte aus Österreich. Und ich kannte noch einen alten Österreicher namens Klim Emminger, der ebenfalls mit dem alten Burian im Ersten Weltkrieg war. Sie wurden beide in der Schlacht an der Piave in Italien verwundet und wanderten danach nach Kanada aus. Burian kam an den Yukon und heiratete Yvonne. Und Yvonne Burian gab mir den entscheidenden Tipp mit der Hütte von Jack London. So there's an Austrian connection. Jack Londons Zeit in der Hütte. Wie die Reise an den Klondike selbst, hat sie der manische Vielschreiber nie direkt beschrieben oder zum Thema eines seiner Bücher gemacht. Doch es gibt zahlreiche Kurzgeschichten und auch Stellen in seinen Romanen, in denen er jene Zeit mit gehörigem Heldenpathos beschreibt. Etwa in der Kurzgeschichte How to Build a Fire. Sie handelt von der Kunst, bei minus 50 Grad Celsius unter offenem Himmel ein Feuer zu entfachen. Wie in Zeitlupe entwickelt sich diese Geschichte zu einem Albtraum. Weit draußen in den Wäldern frieren einem Mann die Glieder ab. Die Kältewelle aus dem Weltraum hatte die ungeschützte Polkappe des Planeten erreicht und ihn, der sich auf dieser ungeschützten Kappe befand, traf ihre volle Wucht. Das Blut in seinem Körper wich vor ihr zurück. Bei minus 75 Grad Fahrenheit darf einem Menschen der erste Versuch, Feuer zu machen, nicht misslingen. Jedenfalls nicht, wenn er nasse Füße hat. Die Blutzirkulation in nassen, erfrierenden Füßen kann man bei dieser Kälte durchlaufen, allein nicht wiederherstellen. Noch eine Minute und er würde Äste nachlegen können, die so dick waren wie sein Handgelenk. Dann konnte er die Fellschuhe ablegen und während er sie trocknete, seine nackten Füße am offenen Feuer wärmen. Das Feuer brannte nun lichterloh. Der Baum, unter dem er es angezündet hatte, trug eine schwere Schneelast. Wochenlang war kein Wind gegangen und jeder Ast war schwer beladen. Hoch oben kam eine Schneelast ins Rutschen. Der Vorgang griff auf andere Zweige über. Es wurde eine Schneelawine, die über den Mann und dem Feuer niederging und die Flammen erstickte. Er verbannte den Gedanken an absterbende Füße, Nase und Backen aus seinem Bewusstsein und widmete sich mit ganzer Seele dem Problem der Zündhölzer. Doch die ungeheure Kälte hatte bereits alle Empfindung aus seinen Fingern weichen lassen. Als er ein einzelnes Zündholz herausziehen wollte, fiel das ganze Bündel zu Boden. Er nahm ein neues Bündel zwischen die Handwurzeln. Da seine Armmuskeln noch nicht steif waren, konnte er die Handgelenke fest zusammenpressen. Dann strich er mit dem gesamten Vorrat über das Bein. Eine Stichflamme schoss empor, 70 Zündhölzer auf einen Schlag. Die Haut verbrannte, das konnte er riechen. Er hütete die Flamme mit unbeholfener Sorgfalt, fütterte sie mit trockenem Moos. Doch ein Stück fiel mitten auf das kleine Feuer. Er wollte es herausfischen, schoss aber wegen des Zitterns seiner Finger über das Ziel hinaus und zerstörte den Brandherd. Als er sich apathisch umschaute, fiel der Blick auf seinen Hund, der hinter den Überresten des Feuers im Schnee saß. Er erinnerte sich an einen vom Schneesturm überraschten Mann, der einen Ochsen getötet hatte, in den Kadaver gekrochen war und so überlebte. Er würde den Hund töten, seine Hände in den noch warmen Leib stecken, bis das Gefühl wieder zurückkehrte, und dann ein neues Feuer anzünden. Sie waren ein paar Wochen in Dawson und lebten in einem Zelt am nördlichen Rand der Stadt. Es stand neben einer Hütte, die den Bond-Brüdern gehörte. Wir haben hier ein Foto von Marshall Bond und neben ihm sein Hund. Der hieß Jack. Was für ein Zufall. Jack, der Hund, wog 70 Kilogramm. Er war eine Mischung aus Bernardiner und schottischer Hirtenhund, ein sehr starker Arbeiter vor dem Schlitten. Er hatte die meisten Eigenschaften vom Bernhardiner. Jack London freundete sich an mit diesem Jack. Und später wurde er die Inspiration für seinen Roman Lockruf der Wildnis. Seine List war Wolfslist und die List der Wildnis. Seine Intelligenz, die des Schäferhundes und des Bernhardiners. All das zusammen mit einer in der gnadenlosen Schule, die er gegangen war, erworbenen Erfahrung, machte ihn zu einem furchterregenden Wesen. Er konnte sich mit jedem anderen Geschöpf der Wildnis messen. Als Raubtier, das sich von purem Fleisch ernährte, war er nun voll entwickelt, stand im Zenit seines Lebens und hatte Energie und männliche Kraft im Überfluss. Wenn man ihm mit der Hand über den Rücken strich, dann knisterte und prasselte das Fell dahinter, weil jedes einzelne Haar mit dem Kontakt seine aufgestaute Energie entlud. Für Reisende, die während des Goldrausches an den Klondike kamen, war der Besitz eines Hundegespannes ein großer Vorteil. Noch heute sind Schlittenhunde wichtig für Fallensteller, die draußen in der Wildnis arbeiten. Es gibt in Dawson noch immer Gespanne und früher konnte man wesentlich besser nach Gold suchen, wenn man Hunde besaß. Jack London fand nicht sehr viel Gold, weil der Boden, wo er schürfte, nicht sehr gut war. Im Frühling war er so fertig, dass der Skorbut zum Ausbruch kam. Zu dieser Zeit lebte er in dieser Hütte mit einem Mediziner zusammen. Der riet ihm, sich so schnell wie möglich im Hospital von Dawson City behandeln zu lassen. Im Spital zur Heiligen Maria wurde er ein paar Wochen von einem Geistlichen gepflegt, der als einziger den tausenden Kranken, Mutlosen und Hungernden half. Es gab viele gebrochene Menschen. Sie waren gekommen, um Gold zu finden, aber es gab keinen Platz, wo sie suchen konnten. Das Einzige, was blieb, war die Heimreise. And really, all they could do was to go back home, where they'd come from. Der erfolglose Goldsucher Jack London ist an einem Tiefpunkt angelangt. Alles erscheint unerfreulich und trostlos. Die Umgebung von Dawson City, eben noch eine unberührte Natur, wurde vom Heer der Goldsucher verwüstet. Die Hügel waren bis zum Gipfel, die nackten Flanken von den zahlreichen Gruben und Bohrstellen zerrissen, die selbst der Schneemantel nicht verdecken konnte. Überall lagen die Blockhütten der Leute. Eine dichte Rauchwolke erfüllte die Täler um den Klondike und verwandelte selbst das graue Tageslicht in eine trübe Dämmerung. Der Rauch stieg aus 1000 Löchern im Schnee. Tief unten auf der Felsunterlage krochen die Menschen in der gefrorenen Erde und im Schnee herum. Sie entzündeten immer mehr Feuer, um das Golderz aus dem Boden zu holen und die Macht des Frostes zu brechen. So Jack London left Dawson City June 7, 1898. He and a group of friends built a small boat and went down the Yukon River to the Bering Sea, Port of St. Michael on the Bering Sea. The trip downriver took about 3 weeks, and they traveled around the clock because of the 24 hours of daylight. Jack London steered the boat during the night shift, and when everyone else was asleep on the boat, a very quiet time. And this was the time that Jack London started to keep a journal and started to write. Up until then, he had not written anything down at all. Although he had a great memory, he was able to remember a lot of the stories and a lot of the people. Am 7. Juni 1898 verließ Jack London die Stadt. Mit Freunden baute er ein kleines Boot und sie fuhren von Dawson tausende Meilen den Yukon hinunter zum Beringmeer, zum Hafen von St. Michael. Die Fahrt auf dem Yukon dauerte 3 Wochen rund um die Uhr. Wenn die anderen schliefen, steuerte London das Boot. In diesen stillen Zeiten begann er, seine Eindrücke niederzuschreiben. Vorher hatte er noch keine einzige Zeile notiert. Er hatte ein gutes Gedächtnis und erinnerte sich an viele Begebenheiten und Personen. Vom kleinen Hafen St. Michael am Beringmeer nimmt Jack London einen Ozeandampfer nach Süden. Bis Kalifornien sind es 2500 Meilen entlang der Westküste. Am 22. Juli 1898 kommt er in San Francisco an, ohne einen Cent in der Tasche. Der Vitaminmangel im arktischen Winter hatte ihn fast alle Zähne gekostet, doch den Kopf hatte er voll mit Geschichten. London beginnt zu schreiben und wird dadurch letztendlich reicher werden als jeder Goldsucher. He wrote to make money. He came back from the Klondike broke, hungry, sick from scurvy. Er kam zurück vom Klondike als gebrochener, hungriger und an Skorbut erkrankter Mann. Als er dann mit dem Schreiben begann, so geschah das nicht nur aus einem Herzenswunsch heraus. Er musste einfach Geschichten verkaufen, um Geld zu machen. Er wusste, was er schrieb, war höchst populär. Als amerikanischer Autor war er der meistgelesene und bestbezahlte seiner Zeit. Er verdiente viel Geld, mindestens $1 Million in 17 Jahren des Schreibens, was zu Beginn des Jahrhunderts eine enorme Summe war. They estimate that he made at least $1 Million in 17 years of writing. Es gibt eine Ekstase, die den Höhepunkt der Existenz markiert, über den das Leben nicht mehr hinausgelangen kann. Diese Seinsvergessenheit erfasst den Künstler wie eine Feuerwand, reißt ihn empor und gleichsam aus sich heraus. Und sie erfüllte den Hund Buck, als er an der Spitze der Meute das uralte Wolfsgeheul ausstieß und der Beute nachsetzte, die vor ihm in rasender Flucht zu entkommen suchte. In den Tonspuren hörten Sie: Auf dem Weg zum Klondike River, Jack London und der Goldrausch vor 100 Jahren. Feature von Gerald Lehner. Gesprochen haben Marie-Claire Messinger, Sibylle Norden, Klaus Höring, Johannes Nicolussi und Wolfram Berger. Produktion Alfred Koch. Das war eine Sendung von unseren österreichischen Kollegen vom ORF aus dem Jahr 2000.